Kapitel 2. Es klopft. Ja? Ein Brief für mich. Danke. Jetzt ist er also da. Was wohl drin steht? Ich will es gar nicht wissen. Warum kann ich hier nicht einfach nur Ferien machen? Aber es hilft nichts. Ich muss ihn ja aufmachen. Wien am 1. September 1923. Mein liebes Kind, es tut mir leid, dass ich dich mit so schlechten Nachrichten in Italien störe, aber es geht nicht anders. Papa hat wieder Geld an der Börse verloren. Jetzt hat er 30.000 Gulden Schulden bei Dr. Fiala. Und wenn er das Geld nicht bis 5. September bekommt, muss Papa ins Gefängnis. Wir haben schon alle um Hilfe gebeten, aber niemand will uns etwas geben. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Herr von Dorsday, er ist ein alter Freund von deinem Vater und er ist reich. Deshalb bitten wir dich, liebe Else, dass du ihn um die 30.000 für Papa bittest. Dorsday hat dich sehr gern. Zu dir sagt er sicher nicht nein. Mein liebes Kind, du weißt, nur du kannst uns jetzt noch helfen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Viele Grüße, deine Mutter. 30.000 Gulden. Das ist ja schrecklich. In 2 Tagen. Papa ins Gefängnis. Da kommt dann die Polizei zu uns in die Wohnung und holt ihn ab. Und alle Leute können es sehen. Was für eine Schande. Aber Papa geht nicht ins Gefängnis, da bin ich sicher. Wenn die Polizei kommt, dann bringt er sich um und... Nein, nein, so etwas macht er nicht. Er lässt uns nicht allein, Mama und mich und Rudi. Aber ist das sicher? Herr von Dorsday, ich habe gerade einen Brief von Mama bekommen. Papa hat wieder Schulden gemacht. Nein, ich kann das nicht. Lieber sterbe ich. Nie im Leben frage ich Dorsday. Aber wenn ich es nicht tue, bekommt Dr. Fiala kein Geld und dann kommt die Polizei und Papa muss ins Gefängnis und dann bringt er sich um. Wegen mir. Warum ist es gerade Dorsday? Er ist unsympathisch, er ist hässlich und alt. Und wie er mich immer ansieht. Oh. Warum ist Paul nicht reich? Den würde ich schon fragen. Und warum kommst du nicht selbst hierher, Papa, und fragst Dorsday selbst? Was habe ich mit deinen Schulden zu tun? Ich weiß schon. Warum ich fragen soll. Ich bin jung und schön. Ich bin gerade erst 19 Jahre alt. Also gut, ich frage Dorsday. Aber dann reise ich ab. Sofort. Er schickt dann ein Telegramm nach Wien, Dr. Fiala bekommt sein Geld am 5. September und Papa ist gerettet. Aber wenn Dorsday uns das Geld nicht gibt? Nein, das kann nicht sein. Das tun Sie nicht, Herr von Dorsday, nicht wahr? Sie helfen uns. Ich gehe jetzt gleich und suche ihn. Bald ist das Diner. Vielleicht finde ich ihn vorher noch. Was soll ich anziehen? Das blaue oder das schwarze Kleid? Oder doch das grüne? Ich muss schön aussehen. Ja, das schwarze Kleid ist das Beste. Else ist aber schön heute Abend. Wie eine junge Göttin. Das sagen dann sicher alle. Und auch Dorsday. Und dann schaut er mich wieder die ganze Zeit an. Schrecklich. Jetzt aber los. Am besten gehe ich zuerst ins Foyer hinunter. Herr von Dorsday, ich komme.